Tja, ihr Lieben, hier ist die Sendung, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht offene Sendung für alle eure Themen. 0130 2911, Telefonnummer und Faxnummer 0130 1151 22. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Monika und die ist 44 Jahre alt. Monika. Ja, hallo. Ja. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich auch. Jetzt zur Sache. Du hast gestern über diesen Stehpinkler gesprochen, der da immer in die Waschbänke pinkelt. Ja. Beziehungsweise du hast mit ihm gesprochen. Das sind da Dinge, hast du eine Bemerkung gemacht, und zwar hast du gesagt, du findest das gut mit dem Stehen da. Aber nicht in die Waschbecken anderer Leute zu pinkeln. Nein, überhaupt stehen. Im Stehen pinkeln finde ich gut, ja. Ferkel. Wirklich? Hoffentlich machst du deine Toilette auch sehr sauber. Aus meiner Toilette kannst du essen, so sauber ist die. Machst du sehr sauber? Ja, natürlich, ja. Denkst du, ich lass das mal, natürlich. Nee, ich habe einen Mann und zwei Söhne, ja? Eine Tochter. Aha. Und mein Mann setzt sich und der Kleine setzt sich, der Große nicht, und der hat eine eigene Toilette. Wie? Der hat extra deshalb eine eigene Toilette bekommen? Nee, um Gottes Willen. Nee, das war Zufall. Und die eigene Toilette muss er selbst auch sauber machen? Ja, wenn es sehr dreckig ist, mache ich ja wohl. Es ist natürlich auch die Kunst des Pinkelns, ne? Dass man auch so richtig trifft und dass man dann nicht trotzdem so... Spritzt, ja, aber man muss es öfters... Ich finde es so unmännlich, wenn Männer sich hinsetzen. Ich finde, zum richtigen Mann gehört das Stehen, das Pinkeln im Stehen. Ja, das kannst du sonst draußen machen, aber nicht kratzen. Meinst du? Ja. Also bei euch gäbe es richtig Krach in der Familie, wenn dein Mann und der andere Sohn das im Stehen machen. Ich hab denen das nicht beigebracht. Aha. Die haben das von sich aus so gemacht? Mein Mann findet das in Ordnung so. Ja. Und der Lütte, der ist 15. Ja. Der findet das auch besser so. Ja. Der macht nicht gern stehen. Wirklich nicht? Nee. Ja. Dann wollte ich nur ganz kurz noch was sagen zu dem Peinlichen. Und zwar, der 15-Jährige, der hat drei große Narben auf der Brust. Ja. Durch Operation. Dein Sohn? Ja. Ja. Und der zieht sich seit Jahren schon nicht mehr aus. Was für Narben sind das? Wie sind Operationsnamen. Die? Deswegen? Er hat eine Herzoperation, zwei Herzoperationen und eine Speisenröhrenmissbildung. Mhm. Also sind es richtig große richtig Narben? Große Narben, ja. Sind sie denn sehr, sehr auffallend, wenn er einen nackten Oberkörper hat? Ich habe den auch seit ein paar Jahren nicht mehr. Wie, du als Mutter nicht Nein, mehr? Nein, der zieht sich bei mir auch nicht aus. Ach, weil er sich so sehr schämt vor den Narben. Ja, ja. Das ist ganz furchtbar. Wie macht er das denn dann in der Schule, beim Schwimmunterricht, beim Turnen? Ja, Schwimmunterricht hat er nur in der Grundschule gehabt und ja, da war es ja noch nicht. Er fing in der Pubertät an, nehme ich mal an, ne? Redet ihr denn darüber auch? Oder ist das so ein Tabuthema mittlerweile schon, dass er da gar nichts von hören will? Nee, ich habe letztens nochmal gesagt, zeig doch mal, die sind bestimmt ganz blass, weil das halt in der frühesten Zeit gewesen ist, also noch ganz klein war. Nee, und er wird dann wild, ne? Seine Geschwister, haben die das schon gesehen? Ja, früher, aber jetzt nicht. Auch nicht mehr. Wie macht er das im Sommer, wenn er mal schwimmen geht? Der geht nicht schwimmen. Geht deshalb nicht schwimmen? Nee. Also das ist so ein richtiges Problem dann für ihn. Ja, ja, ja. Mhm. Ganz schlimm. Das war jetzt auch, der muss ja alle zwei Jahre zur Nachuntersuchung, Herzsache und so. Mhm. Da war es beim letzten Mal schon so, dass er da nicht hin wollte. Sagte, das ist mir peinlich. Sogar vor dem, mich. Ja. Vor dem Arzt sogar? Ja. Mhm. Da musste also wirklich mein Mann mitfahren. Mhm. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es in den nächsten Jahren besser wird. Na, ich habe beinahe die Befürchtung, dass es schlimmer wird. Und dass da noch ganz andere Probleme entstehen, wenn die erste Freundin kommt, dass er sich dann auch schämt vor ihr und er vielleicht deshalb gar keine Freundschaft eingeht und so weiter. Oh, weia. Ja, nur er ist ja auch für sein Alter sehr klein. Ne? Mhm. Monika, wenn das so dramatisch ist, würde ich an deiner Stelle mal mit eurem Hausarzt sprechen. Es gibt ja heute, wir haben morgen hier bei uns das Thema Schönheitschirurgie. Mhm. Es gibt, das weiß ich relativ... Also die sind bestimmt ganz wenig zu sehen, ja. Weil die ganz toll gemacht wurden damals. Mhm. Aber dennoch kann man, und das sind relativ harmlose Eingriffe, soweit ich das beurteilen kann und das im kleineren Rahmen mal mitbekommen habe, Narben schönheitschirurgisch auch beseitigen oder zumindest etwas abschwächen. Mhm. Vielleicht solltest du mit eurem Arzt einfach mal drüber sprechen und mal sehen, wie er das einschätzt und es dann deinem Sohn mal anbieten. Mhm. Wenn das so ein Problem ist, finde ich, wenn man das dann so lösen könnte, relativ einfach, durch einen kleinen Eingriff vielleicht, dann wäre das vielleicht ein Weg, ihn davon zu befreien. Von diesem. Also so unter den Armen da, wo er die Narben hat, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so hauptsächlich ist das wohl vorne, ne? Die große Herz-OP. Ne? Ja, aber für ihn ist es ein großes Problem und das muss man dann sehr ernst nehmen. Ne? Ja, sprich doch mal mit eurem Arzt. Ja. Ne? Ob man die irgendwie in irgendeiner Weise wegkriegen kann oder retuschieren kann oder so. Alles klar. Alles Gute. Ja. Tschüss, Monika. Danke. Ciao. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Sabine. Hi, Domian. Schöner Versprecher zu Beginn. Ja, genau. Sag mir dein Alter. Ich bin 26. 26. Mhm. Was ist denn dein Thema? Ja, ich habe also ein kleines Problem. Ich habe einen Freund, der ist 13 Jahre älter, was eigentlich ja noch nicht so das Problem ist. Stark konservativ, der mich jetzt auch gefragt hat nach einem Jahr, ob ich ihn heiraten möchte, was ja eigentlich auch was sehr Nettes ist. Nur habe ich das Problem, ich mache, also was er nicht weiß, seit 2 Jahren Telefonsex und habe also jetzt Angst, dass er sich von mir trennt, weil er halt so stark konservativ ist. Ne? Wenn er das rauskriegt? Wenn er das rauskriegt, ja. Wie steht denn die Gefahr, dass er das rauskriegt, es sei denn, er hört zufällig heute Nacht diese Sendung? Naja, wenn wir heiraten wollen und zusammenziehen wollen, dann würde das wohl oder übel immer mitkriegen müssen, ne? Das heißt, du würdest auch. Das heißt, du würdest auch in während also in der Ehe würdest du dann auch Telefonsexanbieterin bleiben? Ja, das muss ich leider. Aus finanziellen Gründen mache ich das. Was machst du denn hauptberuflich? Ich bin im Großhandel tätig. Und machst das nebenher? Ja, ich muss es nebenher. Warum musst du das nebenher machen? Ja, durch etliche Beziehungen, die mal daneben gegangen sind. Und Schulden? Ja, genau. Weiß er von den Schulden? Nein. Nein. Wobei er wahrscheinlich die Schulden sogar auch bezahlen würde, wenn wenn er davon wüsste. Nur ich möchte mich halt nicht auch wieder abhängig machen. Wie hoch sind die Schulden denn? Ja, so 25.000 Mark. Und wie viel verdienst du zusätzlich nebenher durch die Telefonsexerei? Naja, es kommt natürlich darauf an, wie oft und wann ich das mache. So im Durchschnitt im Monat? So zwischen 1,5 und 2. Und verwendest du dieses Geld hauptsächlich zur Tilgung deiner Schulden? Ja, unter anderem, ne? Da ich allerdings nicht so gut verdiene. Fließt es auch noch ein bisschen in andere Sachen? Ja, genau. Mensch, machst du das für dich ganz alleine oder bist du in einer Agentur beschäftigt? Ich bin in einer Agentur beschäftigt, ja. Wenn ich das für mich alleine machen würde, würde das wahrscheinlich nicht mehr so das Problem sein. Dann würde ich da wahrscheinlich noch schneller drunter sein, weil da verdienen ja nun noch mehrere Leute. Ich habe neulich auch mal mit einer jungen Dame gesprochen, die das in einer Agentur macht. Und da war ich völlig baff, wie wenig sie verdient. Ich hatte immer viel größere Vorstellungen davon, dass man da richtig absahnt als Telefonsexanbieter. Ja, das kommt immer drauf an, so zwischen 7 und 10 Mark pro Gespräch. Und die Agenturen verdienen dann zwischen 50, 60 Mark. Ne? Dieses bedeutet, dass du dann mehrere Stunden, wenn du deinen Einsatz hast, irgendwo anders bist, eben nicht zu Hause. Oder machst du das dann schon zu Hause? Ach, die schalten das denn durch, oder? Die schalten das durch. Und ich gehe halt normal arbeiten von 8 bis 16 Uhr im Schnitt und komme dann nach Hause, melde mich an, sage, ich bin jetzt erreichbar und melde mich dann irgendwann raus. Und das geht nur von zu Hause. Und deswegen wird er das ja wohl spitz kriegen, wenn... Sabine, folgender Vorschlag. Also 25.000 Mark... ist natürlich eine Menge Holz, aber ist auch nicht so unglaublich viel. Wenn du die Heirat, ich spinne jetzt mal so ein bisschen rum, du versuchst die Heirat noch ein Jahr hinzuziehen und pumpst alles Geld, was du im Moment verdienst, in die Tilgung der Schulden rein. Und dann wärst du ja in einem guten Jahr unter Umständen fertig, wenn du dich richtig dann mit allen anderen Sachen halt auch begnügst. Ja, ich habe auch schon gesagt, dass mir das jetzt noch zu früh ist mit der Heirat, so nach einem Jahr. Und, aber das Problem ist, er hat halt auch... mal schon Frau und Kind gehabt, die verunglückt sind. Und nun ist er 13 Jahre älter und nun möchte er natürlich auch schnell sehen, dass er Kinder kriegt mit mir. Ne? Und denke ich mir, wird er nicht mehr warten wollen. Ne? Jetzt die andere Variante, du erzählst es ihm alles. Du machst es ja nicht quasi, du machst es nicht aus Spaß. Da steckt ja ein handfester Grund hinter. Ja. Wie meinst du, würde er denn reagieren? Wir hatten das Thema schon mal, weil im Fernsehen ja jetzt auch oft mal Telefonerotik war und so. Und da hat er also gesagt, wenn ich das machen würde, würde er sofort mit mir Schluss machen. Echt? Ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, wenn dieser Mann dich richtig liebt, müsste man da doch Verständnis für haben. Es ist ja nur ein großer Unterschied, wenn du Telefonsexanbieterin bist oder als wenn du als Hure arbeiten würdest. Ja, das schon. Das ist ein Riesenunterschied. Er sieht es halt so, dass ich mich auf alle Fälle verkaufe. Und das Problem ist dann wohl auch, dass er dann denkt, die Sachen, die ich dann am Telefon erzähle... Meinst du ernst? Meine ich ernst, weil es sind ja teilweise, ich kann nur Geschichten am Telefon erzählen, die ich selber erlebt habe. Also oder die ich nachvollziehen kann. Und er denkt dann wahrscheinlich dann, dass ich das mit ins Bett, also dass Also Sachen, du bist die ich erzähl, mit ihm gemacht habe. Verstehe. Du bist dir ziemlich sicher, dass du diesen Mann verlieren würdest, ja, wenn du es auf den Tisch legst. Genau. Liebst du ihn denn sehr? Ja. Ja, sehr. Mhm. Mensch, Sabine, da musst du auf Zeit spielen. Mhm. Da musst du auf Zeit spielen. Ich meine, 13 Jahre ist ja nun wirklich auch nicht so sehr viel älter. Du bist 26, ist er 39, mein Gott nochmal. Er kann ja noch ein Jahr warten und durch die Ehe wird das ja auch nicht besonders dann zementiert. Eure Liebe kann ja weiterhin oder bis dahin also genauso sein wie nach der Ehe dann auch. Ja, wollen wir es hoffen. Ja, also und ich würde an der Stelle jetzt sehr, sehr sparsam sein, um schnell von diesen Schulden runterzukommen, ja. Mensch. Leg mal noch eine Sonderschicht ein. Weil ich werde mein Bestes tun. Sabine, alles Gute. Ach, und noch eins. Ja. Vorgestern hatte die Ilka bei, die Hundebesitzerin der Ilka bei dir angerufen, ja, ne? Ja. Also ich habe einen belgischen Schäferhund und der steht immer schwanzwedelnd vor dem Fernseher. Na das, so mag ich's doch. So mag ich's doch, wenn jemand schwanzwedelnd vor dem Fernseher steht. Ja. So ist es schön. Also. Tschüss, Sabine. Tschüss. Richard, 19 Jahre. Ja, hallo Domian. Hi. Und zwar habe ich, gestern hatte dir das Thema peinliche Angewohnheiten und dazu wollte ich mich nochmal äußern. Bitte. Und zwar, wenn ich irgendwie gebannt zuhöre irgendwo oder mich konzentriere, wenn ich jetzt so vom Fernseher sitze und dazu höre, was die Leute sagen, dann habe ich oft den Mund offen. Und das passiert mir eben auch, wenn ich mal in der Schule gesessen habe oder so oder also, bei irgendeinem Konzert oder so. Ja. Steht mir der Mund offen und ich krieg das zum Teil gar nicht mit. Bloß manchmal, wenn ich jetzt so zu Hause sitze, kommt meine Mutter rein und sagt, oh, du hast ja schon wieder den Mund offen und so. Sieht ziemlich dämlich aus, ne? Und ne, sieht ziemlich dämlich aus. Ja, ja. Ja. Und das ist eben bloß, manchmal, wenn ich es dann selber merke, dann ist mir das schon peinlich, ohne dass mir das jemand gesagt hat. Mhm. Weil es ist eben doch, dass man denkt, oh, pff, vielleicht hat es doch jemand gesehen. Also es sind immer Situationen, die dich irgendwie in den Bann ziehen, ne? Ja, ja. Die spannend sind oder in irgendeiner Weise dich betroffen machen oder weiß ich jetzt. Ja, klar, im Fernsehen oder wenn ich alles, was wo ich konzentriert irgendwas mache, da geht irgendwie die Entspannung. Ich hoffe, dass du jede Nacht so von 1 Uhr bis 2 Uhr mit offenem Mund vor dem Fernseher sitzt oder vor dem Radio. Ja, klar. außer der Mutter, gab es da von anderer Seite auch schon mal blöde Bemerkungen? Nee, das hat mir eben bis jetzt noch keiner gesagt. Deswegen weiß ich nicht, ob sich die anderen nie getraut haben oder ob sie es nie gemerkt haben oder. Die denken sich vielleicht ihren Teil. Aber nun bist du bist ja erst 19 Jahre alt und nun bist du darauf aufmerksam gemacht worden von der Mutter. Ja, dieses Problem, glaube ich, kriegt man in den Griff. Durch Training, ne? Das denke ich da auch. Da hatten wir gestern noch andere Fälle, die schwieriger sind, ne? Also, ich denke da an dieses Kopfwackeln, ne? Das, ja, ja. Hast du das mitbekommen? Das ist schon schwierig, aber er fand es ja auch gut, insofern ist ja auch kein Problem. Leute, die älter sind, wo das dann leider nicht mehr aufhören kann. Also gestern habe ich ja immer die Ilka beruhigt, ne? Ich könnte es ja jetzt auf die Spitze treiben, dass ich jetzt immer, wenn ich mit der Sendung hier anfange, zuerst sage, Richard, Mund zu, und dann fangen wir hier an. Vielleicht zeige ich das zwischendurch mal, du wirst dich wundern. Okay, Richard. Mal sehen, ob es dann klappt. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss, mach's gut. Angelika, 45. Ja, hallo Domian. Ich bin dran und du auch. Ja, hallo. Es kann losgehen. Ja, ich habe ein Problem. Ja. Ich will dich nicht anrufen. Und zwar folgendes. Ich bin 45, hast du ja mitbekommen. Mhm. Ich bin verliebt in meinen Hausarzt. Oh. Und das ist ganz kompliziert. Ja, eben. Mhm. Ich lebe also von meinem Mann seit über einem Jahr getrennt. Mhm. Und ich glaube, latent ist das schon wesentlich länger, schon mehrere Jahre. Mhm. Aber bewusst geworden ist mir das jetzt im Januar. Mhm. Wie ist es dir da bewusst geworden? Ja, ich weiß nicht, ich war da wegen der Angina und auf einmal, ich guckte ihn in die Augen und ich... Und hast du gesehen, er ist es? Ja, so ungefähr. Und diese Augen sind so wunderbar, dass du... Nee, ich kann von den Augen gar nicht mehr die Ausstrahlung, weil ich also... Nein, weil ich schwer sehbehindert bin. Ach so, das hast du gar nicht so wahrgenommen mit den Augen so richtig. Nein, aber so, was so rüberkommt. Ich habe ja... weißt du, ich nehme ja die Leute ganz anders wahr, ne? Mhm. Weil ich ihm schlecht sehen kann, das ist seine Ausstrahlung unheimlich. Mhm. Ne? Mhm. Und ich kann unheimlich toll mit ihm reden, ich kenne ihn schon über 10 Jahre. Mhm. So, dieses Gefühl, dass da ein bisschen mehr ist, als vielleicht normal ist zwischen Arzt und Patientin, ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, ne? Nein, bewusst jetzt erst. Ach, diesen Januar? Ach so, ich dachte vorgestern Januar. Ganz frisch, ganz frisch. Gab es denn danach nochmal ein paar Besuche bei ihm? Ja, da möchte ich jetzt versuche ich sehr oft hinzufügen. oder ich rufe an, dann ist er nach Feierabend, nach Sprechstunde, nach Ende Sprechstunde, oft auf Anrufbeantworter, weil ich seine Stimme unbedingt hören will. Mhm. Es ist also schon, ich habe mehrere Kilos abgenommen, kann Angelika. Also kaum noch essen. Klingt aber nicht gut. Ja, weißt mir, du was? Wie alt ist ja sie? Immer Marianne Rosenberg. Er gehört und, zu mir, sowas, ne? Ja. Es ist wirklich extrem. Angelika, du bist doch keine, wenn ich nur dran denke, du bitte? Bist doch keine 16 Jahre alt. Ne? Nein, natürlich nicht. Sag mir, wie alt der Arzt ist. Der Arzt ist 58. 58. Und weißt du was über seine familiären Verhältnisse, wie er lebt? Ja, der ist auch getrennt. Auch getrennt. Mhm. Mhm. Das ist ungefähr zur selben Zeit. Mhm. Die Grundvoraussetzungen sind also, meinst du, gar nicht so schlecht? Nein. Hast du denn in irgendeiner Weise einen Anhaltspunkt, dass es vielleicht ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruhen könnte? Ja, zum Beispiel, wo ich letztes Mal gegangen bin, ne, da habe ich seine Hand etwas länger festgehalten, er meine auch, und wir haben uns gegenseitig angeguckt. Also Sympathie ist auf jeden Fall da, das weiß ich. Schon alleine von den Gesprächen her, die wir führen. Mhm. Das sind also auch persönliche Gespräche über alles Mögliche. Und ich kann mit dem Mann auch unheimlich toll reden. Gut, ne? Das gehört vielleicht auch zu seinem Job, dass er das... Ja, das gehört zu seinem, ne? Klar, natürlich. Darauf sollte man nicht unbedingt so das interpretieren. Ja, aber ich meine schon, dass da etwas mehr ist. Generell würde ich an deiner Stelle äußerst vorsichtig sein. Äußerst vorsichtig. Dass du dich da nicht in irgendwas reinsteigerst, klingt mir fast so, wo du hinterher zu sehr enttäuscht bist. Und wenn du es überhaupt gar nicht mehr aushalten kannst, ich würde das Ganze jetzt mal noch ein paar Monate beobachten und erstmal abwarten, vielleicht beruhigt sich das ja auch wieder in dir. Ja. Und wenn es immer stärker wird und du es überhaupt nicht mehr aushalten kannst, dann sag's ihm. Dann gibt's entweder die kalte Problem Dusche. Ist ja bloß, ich habe natürlich jetzt Angst vor der nächsten Erkältung, ich traue mich also auch nicht da, mich noch rauszuziehen. Das ist also, das kann ich gar nicht mehr. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich würde ihn als Hausarzt verlieren. Mhm. Gut, das Risiko gehst du ein, wenn du dich jetzt da auf solche... In dieses Problemfeld da begibst, ne? Also einfach zur Ruhe kommen lassen, abwarten? Abwarten. Abwarten ist immer gut in so einem Fall. Und versuchen nicht zu viel Marianne Rosenberg hören. Ne? Hör irgendwas, was ganz, hör irgendwas anderes. Hör auch nicht Roland Kaiser. Manchmal möchte ich schon mal mit dir oder sowas. Alles nicht, ne? Ganz, am besten Instrumentalmusik. Ja. Angelika, viel Glück. Julian, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Max. Hallo, guten Morgen. Schöner Name, für 29, hi. Hallo. Na? Ich wollte mal was sagen zum Thema Clinton. Clinton? Mhm. Ja, das hatten wir noch gar nicht hier in der Sendung. Wenn man so die Medien verfolgt und Zeitung liest oder Fernsehen guckt, dann stellt sich ja so, sag ich mal, raus eigentlich, dass das ja wohl doch alles ein bisschen hochgezogen ist. Mhm. Er hat ja diesen gewissen Star, der ihn ja schon seit Jahren... von der Bühne drängen will und auch seine politischen Feinde, die sehen das natürlich jetzt mit großem Wohlgefallen, was da in Washington so vonstatten geht. Mhm. Und ich denke mal, also man weiß ja, dass die Amerikaner in solchen Sachen vielleicht ein bisschen konservativer sind als wir Europäer oder als wir Deutschen, ja. Mhm. Und wenn man selber mal drüben war, ich glaube, jeder kann das bestätigen. Also die, es ist immer, sage ich mal, ein bisschen so ein Zwiespalt. Einerseits das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mhm. Und andererseits sind sie halt schon sehr zugeknöpft. Wenn du es hier so in den Medien, wir werden damit ja auch ständig hier zugeballert mit diesem Thema. Interessiert dich das eigentlich wirklich? Also sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht so, dass ich da jetzt, sag ich mal, mich dran aufgeile, was heute wieder gehört wird und was morgen wieder läuft. Aber einfach so mal, wenn man, sag ich mal, selber mal schon mit den Amerikanern, mit der Mentalität in Verbindung gekommen ist. Also mir ist jetzt klar geworden, während diese ganze Affäre läuft, mir geht es eh immer auf die Nerven, wenn Amerika so als das große Vorbild immer hervorgehoben wird. Ja. In Amerika ist das viel besser und jenes viel besser und wir sollten uns wirklich sie als Vorbild nehmen, diese Gesellschaft dort. Dieses ist ein gutes Beispiel, wo die uns als Vorbild nehmen sollten. Dieses würde in Deutschland überhaupt nicht passieren. In Deutschland ist es der Presse auch ziemlich egal, was wirklich hervorragende Politiker in ihrem Privatleben machen. Mir ist es auch völlig egal, mit wem Herr Clinton Sex gehabt hat. Solange es ein guter Politiker, ein guter Präsident ist, ist es völlig, völlig, völlig belanglos. Und dass er jetzt in die Ecke gezwungen worden ist, da quasi ein Ehrenwort zu geben, das ist natürlich bedauerlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Es ist doch völlig egal, wer mit wem da im Hintergrund Sex hat. Ich verstehe die ganze Aufregung überhaupt nicht. Überhaupt sicherlich, nicht. Aber ich denke mal, das ist ja nicht nur im Bereich der Politiker anzusiedeln, Domian, sondern auch damals zum Beispiel bei Lady Diana war es ja genauso beispielsweise. Ja, das war ja ein Thema, was gar nicht mehr wegzudenken war. Und ich finde es eigentlich irgendwie, sage ich mal, ein bisschen pervers, wie die Presse sich daran aufgeilt und wie sie das alles ausschlachten, und die sollen dem Mann doch einfach seinen Frieden lassen. Das Schlimme ist, dass aus dieser privaten Geschichte, wenn es denn eine private, wenn es überhaupt eine Geschichte ist, wenn etwas hintersteckt, ein Politikum wird. Und das finde ich so sehr kritikwürdig an dieser ganzen Sache, dass unter Umständen ein guter Politiker seinen Hut nehmen muss, nur weil er sich unmoralisch im Sinne dessen, was die Gesellschaft als moralisch erachtet, verhalten hat. Und das finde ich schlimm. Ich meine, Clinton ist auch nur ein Mann, ja. Und ich denke mal, Clinton ist ja der populärste Präsident, den die USA jemals hatte, seit Kennedy vielleicht. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, ja, wenn man seine Vorgänger anschaut, Bush und Reagan und so weiter, waren ja doch noch konservativer und verknöcherter und hat vielleicht, was weiß ich, eine gewisse Attraktivität. Und ich denke einfach mal, die Leute sollen ihn einfach in Ruhe lassen, seine Politik machen lassen. Es interessiert hier auch keinen Menschen, was Helmut Kohl mit seiner Sekretärin vielleicht hatte oder auch nicht hatte. Ja? Oder auch nicht hatte, genau. Ich meine, es gibt viele, auch Willy Brandt war kein Kostverächter, ne, ja, was man so erfahren hat. Aber das wurde nicht großartig ausgeschlachtet und es gibt einen Kodex auch in der deutschen Presse, dass man dieses eben nicht so sehr dann in den Vordergrund stellt. Es geht ja auch niemandem etwas an. Und ich denke mal, gut, Pressefreiheit ist das eine, aber ich denke mal auch, um nochmal drauf zu sprechen zu kommen, ob das jetzt, egal wie diese Prominenten heißen, ja, ob das jetzt Lady Diana ist oder dieser Prinz von Hannover, das war natürlich nicht die feine englische Art, was der gemacht hat, ja, soll sicherlich kein Vorbild sein, aber irgendwo denke ich mal, kann man es ein bisschen verstehen, wenn die ausrasten und... Ich meine, der Clinton kann sich das jetzt nicht so leisten, ja. Aber der muss das wirklich Kontenance bewahren, ne? Sonst eben, geht das alles in Bach. Sonst ist er dann weg vom Fenster, ja, wenn er da, sag ich mal. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Einen schönen Abend noch. In meinem Sinne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jens ist am Telefon und der ist 23 Jahre alt. Ja, genau. Ja. Hallo Domian. Dein Telefon. Servus. Schönen guten Abend. Ja. Jürgen, du, ich habe ein Problem, wie höchstwahrscheinlich alle Anrufer in der letzten Zeit bei dir. Nö, es gibt ja auch viele, die einfach mal so anrufen, um mit mir zu plauschen. Ja, ich wollte eigentlich gestern auch schon anrufen, aber bin ich leider nicht durchgekommen. Heute habe ich es geschafft, hervorragend. Ja. Es ist folgendes, mein Freund, mein allerbester Freund, wir kennen uns, ich sage mal so über den Daumen gepeilt, 15 Jahre höchstwahrscheinlich, der beklaut mich. Ach, ja. Wie bist du drauf gekommen? Also stell dir das so vor, du suchst eine CD, die du lange nicht mehr hören wolltest irgendwie und jetzt hast du mal wieder Lust drauf und suchst die, findest sie nicht, denkst, naja, vielleicht hast du sie verliehen und weißt nicht mehr, wer sie genau hat und so, hast es irgendwie auch schon wieder vergessen. Dann ist man mal wieder bei ihm zu Besuch und just, was liegt bei ihm im CD-Ständer? Die CD. Meine CD. Und ich spreche ihn an, ich sage, also... Natürlich, ja. Was ist das? Ist das meine? Er sagt, nein, die habe ich mir auch jetzt in den letzten 2 Wochen gekauft und so, ne? Und da bin ich drauf gekommen. Ne? Das ist jetzt ein Beispiel mit der CD. Was ist dir denn noch aufgefallen? Also ich bin Discjockey bei uns in der Diskothek in der Nähe. Und wir hatten eine Plattenpremiere. Das heißt, bei uns hat ein ziemlich bekannter Discjockey so einen Titel vorgestellt und hat so ein Masterband mitgebracht. Das ist also wirklich ein riesen Brimborium. Da kommt dieses Masterband. Das ist so eine Originalaufnahme. Ne? Genau, also unheimlich wertvoll, weil davon dann diese einzelnen Platten überhaupt erst gezogen werden. Ja, ne? Das hatten wir in der Diskothek, da war ein riesen Brimborium, von wegen bloß aufpassen, dass da kein Kratzer dran kommt und nichts. Mein bester Kumpel war natürlich mit mir auf der DJ-Kanzel, war da ein bisschen mit rum, hat Party gemacht mit uns, ne? Und gegen 5 Uhr morgens, als wir beim Aufräumen sind und das schöne Datband eigentlich im Datrekorder sein sollte, war das auch weg. Und du bist sicher, dass er es genommen hat? Hat sich im Nachhinein rausgestellt. Das hat er mir dann auch zugegeben, dass er das genommen hat. Ich habe das dann wieder zurückgeschmuggelt, ne, aber das ist natürlich auf mich zurückgefallen. Sehr peinlich. Und wie bist du da rausgekommen? Naja, ich hab zu ihm gelogen. Also ich habe gesagt, ich habe das aus Versehen eingesteckt. Also Jens, ja? Das waren 2 gravierende Vorfälle. Gab es noch mehr? Ja. Also meiner Mutter, also als ich mit meiner Mutter noch zusammengelebt habe, da hat er meiner Mutter mal einen Ring gestohlen und hat den dann blöderweise auch angezogen. Damals hat er, gerade nicht ein sehr intelligenter Freund, ne? Oder? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ja, nicht gerade ein intelligenter Freund. Ja, möchte man meinen, oder er möchte irgendwie erwischt werden. Also Jens, ist das wirklich dein allerbester Freund? Das frage ich mich mittlerweile. Ja, also, ich meine, da muss man doch eine Ebene finden, darüber zu reden. Und wenn diese Ebene überhaupt nicht zu finden ist, dann wäre das mein Freund gewesen. Weil das ist ja schon auch nicht mehr lustig, ne? Mit diesem Masterband ist schon, das ist ja auf dich sogar zurückgefallen. Ja, gut, ich habe es halt nochmal hingebogen so. Und ich will jetzt mal ganz ehrlich sein, ich kann es irgendwie verstehen, wenn man in ein Kaufhaus geht und mal sagt, das lächelt mich irgendwie an. Ja, also das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber ich würde nie einen Freund also da käme ich nicht also, drauf. Also, nochmal klar den Jungen zur Rede stellen. Und wenn das alles nichts nutzt, dann adieu. Adieu. Ja, das sagst du so einfach. Ich bin nicht dein Freund. Ich bin mit ihm 15 Jahre befreundet. Ja, na und? Aber das ist doch ein extremer Vertrauensbruch. Also, wenn das bei mir jemand machen würde, würde ich ihn auch nicht sofort vor die Tür setzen und dann würde erstmal versuchen, mit dem irgendwie Tacheles zu reden und irgendwie muss man zueinander finden. Wenn man dann überhaupt nicht zueinander findet, ist das Vertrauen doch auch kaputt und dann sehe ich keine weitere Grundlage für eine Freundschaft. Stimmt natürlich, da hast du vollkommen recht. Nur, so ein Gespräch haben wir versucht zu führen, das hat's gegeben ansatzweise. Das hat nur nichts gefruchtet, also weil er sich darauf überhaupt nicht einlässt. Das heißt, dann zwing ihn dazu, bei einem nochmaligen Versuch, dass er sich darauf einlässt. Was sollst du denn machen? Du kannst dich doch nicht da nach ihm richten, wie er das will. Du hast dir das Recht. Ist schon richtig, natürlich. Ist schon vollkommen richtig. Kein also, Wenn und Aber jetzt mehr, du redest mit dem Burschen. Alles klar? Du zwingst mich. Ich zwinge dich jetzt zu, Jens. Alles klar. Viel Glück, gut. Tschüss. Ich versuch's. Danke dir, tschüss. Natascha, 23 Jahre alt. Ja, hallo, grüß dich. Ja, Natascha. Mein Thema ist jetzt ganz was anderes. Wir wechseln. Ja, wir wechseln jetzt und wir schalten um. Ja, genau, richtig. Ich bin geburtsblind. Ja. Und habe einen Blindenführhund. Ja. Und also ich glaube, seit ich denken kann, habe ich eine extreme Vorliebe für England. Ja. Und möchte dort eigentlich sehr gerne leben. Mhm. Und es kommt noch dazu, dass ich nebenberuflich Sängerin bin. Mhm. Möchte das eigentlich zu meinem Hauptberuf machen. Mhm. Und die Lieder, die ich so schreibe, die gehen also eher so in die Irish Folk, Europop Richtung. Mhm. Und ja gut, ist alles schön und gut. Nur kann ich mit meinem Hund in dieses Land nicht rein. Wieso das denn nicht? Weil es eine 6-monatige Quarantäne gibt. Mhm. Und für einen Führhund keine Ausnahme. Das ist ein Ding. Ja. Das heißt, du müsstest ihn quasi 6 Monate abgeben, um... Einsperren, ja. Und es kann halt unter Umständen passieren, dass er nach den 6 Monaten nicht mehr führt. Die Gefahr besteht. Ja. Das ist so bei blinden Hunden. Ja, weil die so fixiert sind. Ich kann ihm nicht erklären, Junge, du musst jetzt, weil das Gesetz das vorschreibt. Mhm. Ne? Mhm. Und also es hat mich immer genervt, ewig, und ich habe mich aber eigentlich schon damit abgefunden. Mhm. Hast du dich da erkundigt? Ist das ist englisches Recht, ja? Ja. Mhm. Ja. Keine Ausnahme, nix. Mhm. Und ich habe mir eigentlich schon gedacht, gut, das war's dann. Und habe aber dann ein Lied drüber geschrieben, über dieses Thema. Mhm. Habe das Lied aber so aufgebaut, dass es eigentlich an den britischen Premier Tony Blair geht. Mhm. Und ich meine, ein bisschen schmeicheln ist es schon. Ja. Ganz davon abgesehen, dass ich ihn persönlich auch mag. Ja. Und ich habe ihm dieses Lied dann zugeschickt. Ja, und? Ja, er hat reagiert. Sag bloß. Ja, doch, ja. Wie hat er reagiert? Positiv. Du darfst also, ich habe nämlich am Anfang des Liedes seine Stimme verwendet. Uh-huh. Und das durfte ich eigentlich nicht. Ja, ja. Das wusste ich aber nicht. Ja, was heißt denn jetzt positiv? Kannst du mit deinem Hund nach England? Das wäre ja super, dann würde ich jetzt nicht anrufen. Er hat insofern positiv reagiert, dass er mir also die Genehmigung gegeben hat, seine Stimme zu verwenden. Uh-huh. Und auch gesagt hat, er findet das Lied eigentlich ganz toll. Uh-huh. Und ist auch von meiner Musik begeistert. Uh-huh. Das Problem ist nur... Es ist zwar jetzt gerade es gibt einen Member im Parlament, der gerade ein Gesetz dazu einbringen will, um diese Quarantänevorschrift zu ändern. Ja. Insofern, dass die Hunde mit Bluttest und Mikrochip-Implantation. Ja, aber das ist doch eine Hoffnung, oder nicht? Ist es schon. Das Problem ist nur, dass es sehr viele Gegner dieses Gesetzes gibt. Mhm. Und die beeinflussen eben leider auch den Premier. Mhm. Und wir haben ja leider nicht genug Zuschauer in England, um über diese Sendung da vielleicht ein bisschen Stimmung für dich zu machen und dein Anliegen. Es geht aber einfach darum, dass wir wirklich auch hier jegliche Art von Publicity brauchen, weil es geht ja auch darum, wir müssen das Ding nochmal neu aufnehmen. Natascha, vielleicht wäre es gar nicht so falsch, wenn du dich mal an das Europäische Parlament wenden würdest mit diesem Anliegen und mit diesem Thema oder an den Europaabgeordneten deines Wahlkreises. Hast du das schon mal versucht? Ja, da kriegst du dann halt den berühmten Standardbrief. Wir bedanken uns für ihre Sendung und finden das alles ganz nett mit freundlichen Grüßen. Mhm. Ja. Na gut, aber es geht halt immer nur, indem man sich bemerkbar macht und indem man immer wieder den entsprechenden Stellen, die vielleicht damit in irgendeiner Weise zu tun haben könnten, wirklich, dass man denen schreibt. Ne? Ja, weißt du, das Problem an der ganzen Sache ist nämlich, wenn ich jetzt weiß Gott wie viel Zeit hätte, dann würde ich sagen, ich warte jetzt ab. Lass das Gesetz durch diese 20 Instanzen laufen, durch die es ja muss, ohne jeglichen Druck oder was. Aber du hast keine Zeit, du willst schnell nach England. Schreib dem britischen Botschafter in Deutschland. Darf ich da noch ein kleines bisschen was sagen? Ja. Das Problem ist nämlich gar nicht so sehr, klar will ich sofort lieber morgen wie sonst noch was, aber das Problem ist einfach, wenn da in keinster Weise irgendwie Druck dahinter kommt, auch von außen, das ist nämlich der Punkt. Aber du musst halt den Druck auch machen. Das war schon ein guter Schritt, dass du jetzt hier angerufen hast. Das haben jetzt sehr, sehr viele Leute gehört. Eben. Vielleicht sogar irgendeiner, der so ein bisschen damit irgendwas zu tun hat. Und vielleicht gibt es ja auch eine Reaktion. Die reichen wir wären ja schon zufrieden, wenn wir zum Beispiel Musiker finden, ja, die, was weiß ich, nicht so allzu hohe Gage verlangen, ja, und die, was weiß ich, dann ins Studio gehen und mit mir das Lied nochmal neu aufnehmen oder ein Sponsor oder gut, irgendwas. Gut, das ist ja noch ein ganz anderes Problem. Es geht jetzt um die Genehmigung, nach England mit deinem Hund zu kommen. Das ist ja ein ganz klares Problem. Ich glaube, dein Anliegen ist rübergekommen. Ich glaube, dass es auch jetzt eine gute Öffentlichkeit dafür war. Trotzdem empfehle ich dir auch nochmal diese Sache mit dem britischen Botschafter da direkt hinzuschreiben. Und vielleicht nochmal direkt auch mal einen Brief an die englische Regierung gezielt. Würdest du da so kurz nach dem ersten Brief jetzt noch einen? Na klar, die, mit Sicherheit, kannst du das machen. Die werden nicht da sitzen und denken, Mensch, der schreibt schon wieder Natascha aus Deutschland. Das fürchte ich auch. Nein, schreib mal, mach es mal. Ich wünsche dir gutes Gelingen und wirklich viel Erfolg und viel Glück, Natascha. Danke dir. Tschüss. Ciao. 1.34 Uhr und 25 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Weiter hier bei uns. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, vom WDR Fernsehen und 1 Live. Und heute Nacht sind wir ganz offen für alle eure Themen, die euch interessieren und über die ihr gerne reden wollt, mit mir reden wollt. 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Herzlich willkommen, Oliver, 27 Jahre. Ja, hallo. Hallo. Ja, und zwar mein Thema für heute ist Coming Out. Coming Out. Im klassischen Sinne? Ja, im klassischen Sinne, das ist folgendes. Ich war bis vor 2 Jahren eigentlich noch heterosexuell. Ja. Bin dann irgendwann Reisebusfahrer geworden, also viele Fahrten, Ausland und überall. Und habe einmal einen Jungen im Bus gehabt, der hatte mich irgendwie fasziniert und habe gedacht, irgendwie, was stimmt mit dir nicht? Da kribbelte und krabbelte es. Habe mich auch mit demjenigen unterhalten. Wir sind öfter dann abends einen trinken gegangen und hat schon auch rausgestellt, er war schwul. Und für mich war es eigentlich so kein Neuland, weil ich hatte eigentlich noch nie was gegen Schwule gehabt. Ich habe immer gesagt, solange man dazu steht und so, das ist ja wunderbar. Nur jetzt betraf mich das Problem dann auf einmal selber. Ich habe mich von ihm verführen lassen, habe mir nur gedacht, innerlich, Mensch, das ist eigentlich eine Dreckigkeit, was du gemacht hast, ne? Hast immer nur Frauen gehabt und jetzt dachte ich, das wäre eigentlich nur eine Phase gewesen, dann kam die Idee auch vielleicht bist du ja bisexuell oder sonst was, aber habe danach überhaupt keinen Drang mehr gehabt, überhaupt mit Frauen und so und bin also dann dahinter gekommen, Mensch, du bist schwul. Ja, und das ist mit Sicherheit, sagst du das heute auch so? Ja, ich sag das heute so, nur da ist dann ein Problem. Man kennt mich nur als Heterosexueller, gerade meine Eltern und so, die arbeiten in der Kirche. Meine Mutter ist Küsterin, mein Vater ist Kirchenmeister, also auch Kirchenvorstand, alles drum und dran. Und dann habe ich mal so aus Jux und Dollerei gesagt, hier, weil ich eigentlich so auch der Witzige bin, der auch schon mal seine Witzchen darüber macht und so, habe ich natürlich auch mal gesagt, hier, was willst du da machen? Ja, ich muss aber anders anfangen. Ich habe dann, weil die immer gefragt haben, wann, du hast schon lange keine Freundin mehr und so. Ja. Dann habe ich dann aus Jux und Dollerei gesagt, ja, was würdest du denn machen, wenn ich einen Freund hätte und so. Oh je, dann kannst du dir vorstellen. Dann kommst du bei uns hier in die Wohnung nicht mehr rein, bräuchtest uns nie einen Mann hier anbringen, dich akzeptieren wir dann nicht mehr. Ja, da musst du natürlich, weil ich immer der Scherz sagte, bin natürlich mein Lachen beibehalten, obwohl ich mir innerlich natürlich ganz anders. Meinst du denn, dass die so ein bisschen ernst in dieser Bemerkung gewittert haben? Ja, die haben trotzdem, ich so witzig war, haben sie also sehr ernst drauf reagiert. Also. Hast du denn, die ganze Sache liegt 2 Jahre zurück mit dem Bus und dem Bus? Ja, ne? Hast du denn seitdem, hast du einen Freund im Moment? Also ich habe jetzt seit längerem einen, was heißt seit längerem, 3 Wochen, ist ja noch nicht so lang, aber bei ihm merke ich schon, er will was Bestes mit mir aufbauen und ich auch mit ihm. Also das eigentlich bis jetzt am längsten, der andere war ja eigentlich nur die 2 Jahre für mich mal zum Testen und Probieren. Hast du denn viel getestet, hier und da und probiert? Ja, was heißt nicht so, bettmäßig nicht viel getestet. Also da war ich ja immer schon gegen Krankheit und alles. Ja, also, aber du bist ja auf jeden Fall jetzt sicher, dass du schwul bist und dass du da jetzt deinen Freund auch sehr liebst und dass das auch eine ernstere und längere Geschichte werden könnte. Ja, das weiß niemand sonst. Was? Es weiß sonst niemand. Also es weiß jetzt meine allerbeste Freundin, der war ich mal zusammen, mit der habe ich auch zusammen gewohnt, also mit ihr war ich mal liiert. Ist jetzt meine allerbeste Freundin. Die gibt mir eigentlich immer Halt und sagt, super, du lebst nur einmal, genieß es. Ne? Dein gesamter Freundeskreis ist von früher und die würden wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, ne, wenn die das erfahren, oder? Ja, vor allen Dingen, ich kann ja auch nicht, sag ich mal, die Freundin, ne, sag ich mal, noch ist noch nicht mal so schlimm. Bei mir ist es auch beruflich. Ich sag, ich könnte niemals bei mir im Bus erzählen, weil dann, wenn ich mal so alte Ömken fahre und so, die kommen dann an und sagen, na, was macht denn ihre Frau oder also, die fragen ja immer, die kommen ja nie auf die Idee, damit der Busfahrer schwul sein könnte. Also du bist nach wie vor noch Berufsbusfahrer, Reisebusfahrer. Ich bin mit denen also länger unterwegs, also richtige Reise. So, aber du hast du gerade gesagt am Anfang, der Thema ist coming out. Daraus schließe ich, dass du jetzt doch ein bisschen mehr rausgehen willst. Und ja, ich kann dieses Lügen auch bei den Eltern nicht mehr ertragen. Wo lebst du denn eigentlich? Wo lebst du noch? Bei den Eltern oder in der Nähe von den Eltern? Nein, in der Nähe von den Eltern, also gleich im Ort. Und ich kann dir nur sagen, Oliver, sag es den Eltern so schnell wie irgend möglich, so früh wie irgend möglich. Ja. Kann ich dir nur aus eigener guter Erfahrung raten. Dann, das wird natürlich wahrscheinlich, wenn die schon jetzt so reagiert haben, eine Katastrophe geben, anfänglich. Ja, eine große. Eine große, aber damit müssen sie sich nun in irgendeiner Weise arrangieren. Ich bin schon hinterhältigerweise, sag ich mal, jetzt schon für eine Wohnung in Köln am Gucken, weil mein Freund, der kommt also aus Köln. Und ich habe da auch noch eine Tante wohnen, also ich denke da nicht alleine in Köln. Mir fehlt eben nur noch jetzt der Job in Köln und dann will ich sowieso heimlich mich hier verdrücken. Also dein größtes Problem ist im Moment, sind die Eltern. Nur die Eltern, die Eltern. Rest ist mir eigentlich hier egal, nur die Eltern. Also ich finde, du musst den Eltern das so schnell wie möglich sagen. Den netten Elternherrschaften im Bus, vielleicht musst du es nicht gleich allen auf die Nase binden. Das kann man ja auch irgendwie, kann man ja ein bisschen rumlavieren. Aber deinem Freundeskreis würde ich es dann auch so nach und nach zumuten. Das gehört ja dazu. Ja, da wenn es deine Freunde sind, dann halten die auch weiter zu. Da habe ich eigentlich weniger Probleme. Mhm. Das Größte ist nur mit meinen Eltern auch, wenn sie das hier im Ort erfahren und dann. Das ist du musst es ja auch noch nicht im Ort herumposaunen. Das geht schnell auch rum, ne? Du sollst es ja nur deinen Eltern sagen und dann müssen die halt erstmal sehen, wie die damit zurande kommen. Der erste Schritt ist ein offenes Gespräch mit deinen Eltern. Möglichst bald. Ja, da ist die Angst ja eben da, dass die mich dann nicht mehr akzeptieren und ich nicht mehr rein kann bei denen. Ne? Also ja gut, aber das ist halt das Risiko. Und wenn die dich deshalb nicht mehr reinlassen, ist das so ein harter Tobak, Oliver, dann sind es auch eigentlich nicht mehr deine Eltern. Wenn sie dich deshalb ausschließen, dann ist es, finde ich, sehr, sehr, sehr schlimm und sehr traurig. Ja, weil die auch viel für mich getan haben. Also, da sind ja dann die ganzen Sachen, die man dann auch bedenkt. Ja. Aber letztendlich, die haben viel auf mich aufgebaut, sage ich mal. So, die haben mich ja nur gekannt als heterosexuell. Die haben sich das natürlich viel erhofft. Ich stand ja auch schon kurz vor der Hochzeit alles. Trotzdem, sie müssen sich mit der Wahrheit jetzt arrangieren. Und das umwerfende Argument ist immer, du musst ihnen sagen, ihr wollt doch, dass ich glücklich werde. Und dann müssen sie ja sagen. Und dann musst du sagen, dieses ist mein Weg, glücklich zu werden. Und dann müssen sie es akzeptieren, ob sie es wollen oder nicht, ob es in ihre Moralmuster passt oder nicht. Naja, muss ich irgendwie ausprobieren. Aber ich meine, gut, vielleicht werde ich auch noch ein bisschen warten, bis ich, sag ich mal, die Wohnung und alles da in Köln glatt geht und der Job und dann schnell verschwinden. Vielleicht, sag ich mal, um eben leichter darüber hinwegzukommen, dass sie nicht mehr mit mir reden oder so. Ne? Warte nicht zu lange. Und wenn du mit ihnen geredet hast, ich werde mich gut erinnern, Oliver, der Busfahrer, dann rufst du mich bitte nochmal an und erzählst, wie es war. Ja, das kann ich machen. Willst du das machen? Ja, sicher. Interessiert mich wirklich sehr. Ja, alles klar. Viel Glück, Oliver. Dankeschön für alles und mach weiter so. Prima Sendung. Danke, ciao. Ciao. Markus. Ja, hallo. 26 Jahre alt. Ja, Domian. Hi. Ja, ich habe ein etwas außergewöhnliches Problem. Also ich hatte letztes Jahr im November einen Autounfall. Mhm. Der war ziemlich schlimm. Ja, also seitdem bin ich impotent. Mhm. Ist das eine direkte körperliche Folge des Unfalls? Richtig, ja. Also es hat nichts mit dem Seelischen. Ja, schön, wenn es so wäre, aber mhm. ist leider rein körperlich bedingt. Was war denn das für eine Verletzung, die jetzt dazu geführt hat? Ah, frag mich nicht. Also das war, ich hatte eine Wirbelsäulenverletzung und das Becken war gebrochen und ja, dadurch bedingt ist es auch dadurch dazu gekommen halt. War denn das Geschlechtsteil in irgendeiner Weise auch verletzt oder schwer verletzt? Ja. Es war also fast durchtrennt. Mhm. Und ich sag mal, das ist jetzt rein technisch gesehen weniger schmerzhaft, aber ich habe also auch seit einigen Jahren eine Freundin. Mhm. Und ja, wie soll ich das sagen? Also ja, das läuft bei euch natürlich nichts mehr. Ja, und genau das ist das Problem. Mhm. Ist es denn so, ich verstehe es richtig, dass es körperlich einfach nicht funktioniert, dass du keine Erektion bekommst, dass du aber so rein kopfmäßig schon Lust auf Sex und Erotik hast? Ja, ich habe also die gleichen Fantasien und Bedürfnisse wie eh und je, mhm. nur es geht halt nicht mehr. Überhaupt nicht mehr? Nee. Es tut sich gar nichts? Nee. Mhm. Und ich war auch, bin auch schon zu Ärzten gerannt ohne Ende und da ist auch nichts mehr zu machen. Das ist natürlich jetzt die nächste Frage. Warst du bei guten Urologen? Ja, klar. Was haben die gesagt? Wie haben die das erklärt? Ja, die haben halt nur das Ergebnis bestätigt, was mir die Ärzte im Krankenhaus auch gegeben haben damals. Aber es muss ja jetzt ein somatischer Vorfall sein, weswegen die Erektion nicht mehr klappt. Was ist es denn? Was, wie bitte? Es muss ja körperlich jetzt irgendetwas defekt sein, kaputt sein, irgendwas nicht in Ordnung sein. Das müssen die dir doch richtig erklärt haben. Nee, also das kann ich so nicht wiedergeben. Also Dann hast du aber keine guten Ärzte. Also ich finde, dass man dir das so erklären müsste, warum die Erektion nicht funktioniert und ob es wirklich reine körperliche Ursachen sind. Und wenn es reine körperliche Ursachen sind, gibt es, das kann ich gar nicht, will ich gar nicht so glauben, dass es da nicht irgendwas gibt, wie man dir da helfen könnte. Bis hin zu irgendwelchen Implantaten, dass man das künstlich aufpumpt, gibt's ja alles. Mhm. Bei wie vielen Urologen warst du? Bei 5. Mhm. Und ich meine, ja, das Problem ist halt, meine Freundin will natürlich, sie will halt mit anderen Männern schlafen. Mhm. Sie will mich also nicht verlassen. Mhm. Sie will bei mir bleiben, aber eben, sie will halt normalen, ja, in Anführungszeichen normalen Sex auch haben. Mhm. Und ist das schon passiert? Ja. Ja. Wie oft? Und sie 4-5 Mal auch. Mhm. Und ja, sie bietet mir also auch an, dabei zuzuschauen. Mhm. Und sie bietet dir an, dabei zuzuschauen. Das ist ja, weil sie mich halt auch nicht verlieren will und Hast du das schon gemacht? Was? Ja. Das hast du gemacht? Ja, ich habe natürlich auch überlegt, ob ich es jetzt machen soll oder nicht, aber ich habe mir dann vorgestellt, wenn ich nicht weiß, was da läuft und oder nicht läuft, mhm. ist das schmerzhafter für mich, als wenn ich eben dann noch zuschaue. Trotzdem frage ich dich, ich wollte gerade sagen, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das auch eher ein sehr ungutes Gefühl ist, wenn man da sitzt und guckt sich das an, ja. Die eigene Freundin schläft mit einem fremden Mann und man selbst würde vielleicht auch gerne, aber kann nicht. Ja, klar. Ja, und das ist eben das Problem, wo ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Wenn mir da noch irgendwie helfen kann. Oder? Ich wundere mich auch, dass deine Freundin das so machen kann, dass sie sich dann so gehen lassen kann. Das ist ja so eine konstruierte Situation irgendwo. Ja, also ich sag mal, meine Freundin hatte sowieso schon immer eine ziemlich offene Einstellung so zu dem Thema. Und sag mal, Markus, hast du denn eine Nachterektion? Man hat ja während der Schlafphasen, der normale gesunde Mann, auch eine Erektion. Hast du das? Nee. Auch nicht? Nee. Also ich möchte dir wirklich super dringend raten, doch nochmal einen Spezialisten aufzusuchen. Weil mir geht es einfach nicht in den Kopf rein, dass das endgültig jetzt sein soll. Mhm. Vielleicht, uns hören viele Ärzte auch zu nachts, die irgendwo Nachtdienst haben oder so. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Reaktion. Da würden wir natürlich selbstverständlich gerne den Kontakt herstellen. Es gibt sicher wirklich Fachkliniken in Deutschland, die sich mit solchen Dingen auskennen. Mhm. Da würde ich jetzt in deinem Alter wirklich noch nicht aufgeben und versuchen, da auf jeden Fall irgendwie noch vielleicht eine Hilfe zu bekommen. Mhm. Und was die Sache jetzt mit deiner Freundin angeht, finde ich ein ganz, ganz schwieriges Problem. Ganz schwieriges Problem. Ja, ich ich sag mal, sie versichert mir immer, dass sie mich noch liebt und ich liebe sie auch auf jeden Fall. Was ist das für ein Gefühl in dir? Hast du nicht Angst, dass sie schon wieder irgendwie ein neues Date da arrangiert? Nee, ich sag mal, sie erzählt mir ja auch immer, sie erzählt mir ja alles. Mhm. Sie bietet mir auch immer an, dabei zu sein und ja. Trotzdem, hast du nicht Angst? Ich habe keine Angst, dass sie mir irgendwo was verheimlicht oder so. Nee, aber trotzdem, hast du nicht Angst vor dem nächsten Mal, wo sie es wieder machen wird? Ja, klar. Riesige Angst. Willst du bei dem nächsten Mal auch wieder dabei sein? Das kann ich wahrscheinlich das erst sagen oder entscheiden, wenn ich vor der Situation dann auch stehe. Ne? Was sind denn das für Männer, mit denen sie das macht? Ich meine, die müssen damit ja auch einverstanden sein, dass du dabei bist. Sind das Freunde von euch oder Fremde? Das sind Fremde, ja. Das sind teilweise Leute, die sie über solche 090-Nummern oder so oder so kennenlernt und oder durch Kontaktanzeigen. Also das sind schon Fremde. Ich glaube, dass so etwas auf Dauer sehr, sehr seelisch belastend ist. Sowohl für dich als auch wahrscheinlich auch für deine Freundin. Ja. Und deshalb würde ich die Hoffnung nicht aufgeben, die Sache anders zu lösen. Nämlich indem du doch wieder irgendwie fit wirst und vielleicht, dass man dir helfen kann. Also Markus, das Angebot steht, falls sich bei uns irgendjemand meldet, der da richtig Ahnung hat, stell mir den Kontakt her. Wenn das nicht passieren sollte, recherchiere bitte nochmal ausführlich nach guten urologischen Kliniken in Deutschland, damit du zu einer richtigen Kapazität kommst und mit dem Professor redest. Mhm. Ja? Ja. Alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss, Markus. Ja, auch. Tschüss. Brigitte, 754. Brigitte. Ja, hallo Domian. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich möchte gerne mal zu dem Thema hier die Sache von dem Papst an die Bischöfe, an den Brief. Ich bin sehr empört. Ich bin selber katholisch. Ich bin zwar aus dem Alter raus, aber ich möchte mich gerne solidarisch für die jungen Frauen, die wirklich in Bedrängnis, besonders die hier aus dem Osten, ich komme aus Thüringen, und ich bin sehr empört darüber. Ich möchte irgendwas tun. Mhm. Dem vorgehenden Sprecher hast du doch gesagt, ich möchte gerne so eine Initiative von Frauen oder solidarisch was gründen. Mhm. Aber wie man das so machen kann, weiß ich nicht. Mhm. Ich war zwar hier in Jena mal in einer Bürgerinitiative, man hat sehr viel erreicht, aber jetzt sind die Parteien jetzt so verkrampft, dass man gar nichts mehr macht, ist bei uns im Sande verlaufen. Wobei ich glaube, dass, Brigitte, alle großen Parteien in Deutschland sind deiner Meinung. Und du wirst sicher über jede Partei, die dir nahe steht, irgendwie an Gruppen kommen, die mit denen du da solidarisch irgendwelche Aktionen machen kannst. Ich bin übrigens genau deiner Meinung auch und finde das unglaublich, was da passiert in Rom. Und finde noch viel unglaublicher, dass dieser moralisch verkrampfte Papst in Deutschland ein neues Gesetz erzwingen will. Das steckt ja dahinter. Es ist ja nach langen, langen Beratungen in Deutschland ein Kompromiss zum Paragraph 218 entstanden, den alle tragen und der ja auch in Ordnung ist. Und die katholische Kirche versucht jetzt, nicht die katholische Kirche, das darf man nicht sagen, aber der Papst versucht jetzt, auf diesem Wege hier nochmal eine andere Gesetzeslage zu schaffen. Und das finde ich so empörend. Noch empörender finde ich eigentlich, dass unser Staat diesen kirchlichen Einrichtungen, Caritas und so weiter, diese Beratungsstellen, noch mit Steuergeldern. Wenn das die Kirche so weitermacht, wie sie möchten, sollen sie es mit ihrem Geld machen. So, darauf wird es hinauslaufen, Brigitte. Wenn die diesen Schein nicht mehr ausstellen, werden die, das vermute ich auch, und was auch richtig ist, keine staatlichen Gelder mehr bekommen. Aber ich meine, was sollen wir uns alle aufregen? Dann sollen die Frauen zu den anderen Beratungsstellen gehen. Es gibt Pro Familia, es gibt evangelische Beratungsstellen, es gibt ganz viele andere auch. Aber ist das, ich denke auch an die Frauen in Bayern. Ja gut. Das wird ein bisschen problematisch. Ja, aber in Bayern gibt es auch Pro Familia und in Bayern. Ja, aber ländlichen Gegenden und so. Und ich bin da ein bisschen skeptisch und ich bin eigentlich eine Frau, die was in der DDR, in der ehemaligen DDR richtiger war, die Trennung Kirche und Staat. Die Kirche soll sich um ihren Kram kümmern und unser Staat für die Allgemeinheit. Denn es sind so viele hohe Prozentzahl der Menschen, nicht nur in neuen Bundesländern, auch in alten, nicht in der Kirche. Ich meine... Also insofern hat diese ganze Sache vielleicht sogar etwas Gutes. Ja. Nämlich, dass das ein erster und gravierender Schritt ist von der Trennung Kirche-Staat, die ich auch absolut unterstütze. Ich finde, dass diese beiden Bereiche wirklich klar voneinander getrennt werden sollten. Und jetzt entzieht die katholische Kirche sich quasi selbst den Boden durch dieses durch dieses Schreiben des Papstes. Du bist überzeugte Katholikin. Ja, ich bin überzeugte. Ich habe auch deswegen auch eine Stasi-Akte. Bist du von deinem, also dein Oberhaupt in der, ist ja nun der Papst, bist du von diesem Papst enttäuscht? Ach, ich nehme den nicht für richtig voll. Dieser alte Mann, sag ich, der ist alt und krank. Ich meine, man hat über Adenauer und über andere Politiker gesagt, ich finde, der ist ein bisschen sturkopfig. Weißt du, vor wem ich hohen Respekt habe? Das ist der Bischof Lehmann. Das ja, der hat ganz schön aber gestern rumgeeiert. Ja, aber man merkt ihm an, er will das nicht. Ja, er möchte gerne die alte Regelung beibehalten. Und das finde ich auch schon sehr mutig, dass er es überhaupt so darstellt. Wahrscheinlich kann er mehr gar nicht machen, als das, was er jetzt schon gemacht hat. Und die endgültige Regelung wird ja erst 99 kommen. Vielleicht passiert dann ja doch noch irgendetwas. Aber dieses hat dich jetzt nicht so empört, dass du sagst, ich gehe raus aus der Kirche. Ja, also ich habe mit öfter schon mal den Gedanken gespielt, da rauszutreten, aber aus einem anderen Grund. Das war mal so eine Bürgerbefragung, die Frauen in der Kirche. Und da habe ich hier festgestellt, ich komme aus Jena. Und unser Pfarrer, das ist Monsignor Ducke aus Berlin. Und ich kam nicht an die Liste ran und da war ich auch sehr empört. Und auch andere Sachen sind mir in der Kirche nicht mehr recht. Aber mir macht es nichts aus, ich bin Invalidrentner, ich brauche keine Kirchensteuer bezahlen. Da ist mir das eigentlich, auf Deutsch gesagt, Schnuppe. Ich finde auch bedauerlich, ich habe mit Kirche überhaupt nichts am Hut, aber ich finde sehr schlimm, dass auf diese Art und Weise natürlich die gesamte katholische Kirche in Misskredit gerät. Ja. Und das ist nicht in Ordnung. Es gibt so viele respektable Menschen in der katholischen Kirche, die es sehr ernst und sehr richtig meinen. Und dadurch entsteht hier so ein großer Schatten. Das bedauere ich sehr. Und empört mich auch. Dich auch. Ja, sehr. Ich bin sehr erbost gewesen. Ich habe mir gedacht, naja, als der Brief dann mal veröffentlicht wird, irgendwas wird reinkommen. Aber dass es so hart kommt, da war ich so empört. Also ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Ich habe gedacht, man muss mir als Frauen was und wenn man und nach Erfurt, wenn ich ein paar Frauen finde und ich mich vor einem Bischof von meine nach Erfurt ziehen. Denn unser Kardinal, der war auch in Jena mal Pfarrer Czerczynski, also auf so den halte ich auch gar nicht. Das ist auch unheimlich. Der sieht den Papst einen Heiligen, denn er kannte ihn noch so aus der Zeit von Erfurt. Ich finde, die katholische Kirche sollte stolz sein auf Frauen wie dich. Und wehre dich, wenn du dich wehren willst, und tu dich mit anderen Frauen zusammen und protestiere, demonstriere, sammelt Unterschriften, macht etwas. Finde ich toll, finde ich sehr klasse. Ja, ich möchte es machen. Ich habe immer gedacht, Domian, Sie sind evangelischer und geistlicher, die Art und Weise. Ich habe fast viele Sendungen, aber Sie haben so die Art und Weise. Ich habe gedacht, Sie haben eher Verständnis. Ich bin kein, dass ich es verkehrt eingeschätzt habe. Ich bin kein evangelischer Geistlicher. Das hätte ja sein können. Nein, nein, ich bin ganz ungeistlich. Brigitte, danke für deinen Anruf und die Meinungsäußerung. Vielen Dank, und ich höre die Sendung sehr oft, wenn ich kann, wenn ich gerade einschlafe. Das freut mich. Wir haben sehr viele Zuschauer in Ostdeutschland. Das finde ich klasse. Wunderschön, die Sendung. Danke dir. Wiederhören. Tschüss, Brigitte. Tschüss. Jetzt ist am Telefon der Marc und der ist 23. Ja, hallo Domian. Hi. Ich bin's. Ja, ich habe ein Problem, das eigentlich vielleicht nicht so viele haben, aber für die, die es haben, würde ich gerne mal sprechen. Sprich. Und zwar, normalerweise heißt es doch immer, normalerweise Männer kommen früh beim Orgasmus und beim Sex und ich habe das gegenteilige Problem. Nee, also normalerweise, es heißt ja nicht immer, dass Männer zu früh kommen. Ja, wenn irgendwelche Sendungen sind und... Beschweren sich die Männer oft, dass sie zu früh kommen. Genau, du kommst, geht's genau anders. Du kommst zu spät oder kommst du gar nicht? Ich komme sehr spät. Das ist doch klasse. Ja, eigentlich schon. Da nur haben die Mädels. Bist du, Freundinnen, die ich bisher hatte, die waren dann immer schneller als ich. Aber dann haben die Mädels... Also auch belastet und auch Freundschaften von mir belastet. Wirklich? Jetzt erzähl, damit wir das alle richtig einschätzen können, wie lange dauert es denn bei dir? Ja, also über eine halbe Stunde auf jeden Fall. Ja, das finde ich doch klasse. Toller Liebhaber. Ja, also du ich finde auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Wenn du aber willst... Aber es belastet mich schon auch ein bisschen. Wie ist es denn, wenn du mit dir alleine Spaß hast? Dauert das dann auch so lange? Ja, unter Umständen nicht. Das kann ich auch schneller. Dann. Das kannst du schneller. Aber wenn du mit einer Frau zusammen bist, dauert es mindestens eine halbe Stunde. Ja, ich weiß nicht. Ich entspanne mich dann und... Was meinst du? Es geht ein Aufschrei im Moment durch Deutschland und alle Frauen denken, Mensch, so einen Liebhaber hätten wir gerne. Ja, ich weiß nicht, vielleicht soll ich mal über Kontakt anzeigen. In der Tat, sind deshalb Beziehungen kaputt gegangen? Ja, ist in der Tat so, ja. Was sind denn das für Frauen? Es kriselt sehr. Naja, es ist ja klar, weil meine Freundin hat es schon belastet. Aber eine halbe Stunde ist doch wunderbar. Richtig schönen Sex, eine halbe Stunde mindestens. Ja, du kannst es gar nicht vorstellen, ne? Nein, ich finde es wirklich klasse, wenn man das lange hinausführen kann. Das ist ja die Kunst eben für viele Männer, dieses so lang und wie möglich hinzuziehen. Ja, ich ich wünsche euch allen Liebesnächte von 4, 5, 6 Stunden. Ne? Da wärst du der richtige Partner. Ich war auch sehr verwundert, aber es ging mir jetzt also schon nicht nur mit einer Freundin so, sondern mit der vorherigen auch. Und es ist halt so, dass die sind dann fertig, ja? Mhm. Und ich stehe dann vor dem Problem, dass ich eigentlich noch Lust habe und noch will. Aber der weibliche Orgasmus ist ja so angelegt, dass, ja, natürlich, dass der natürlich. So viel, die Frauen können ja im Prinzip direkt weitermachen. Wir Männer müssen erst wieder runterfahren und wieder hoch. Du hast ganz recht, aber was weiß ich, auf jeden Fall kommt dann meine Freundin, kommt und hat einen Orgasmus und es geht noch ein paar Minuten und es ist super schön und mir hat's auch Spaß gemacht, aber sie hat nicht die Befriedigung, dass ich einen Orgasmus hatte. Oder wir gleichzeitig gekommen sind. Ist es denn, hast du denn schon mal versucht, dich zu beobachten, ob es irgendwelche Tricks gibt, die dich ein bisschen anzufallen? Ja, es gibt schon Tricks und die habe ich auch meiner Freundin gesagt, worauf ich halt besonders stehe. Ja. Aber so manche Sachen mag sie nicht so unbedingt immer für mich tun. Wenn die Laune herrscht, dann schon, aber nicht. Was wäre es denn? Sag uns das. Hängt zum Beispiel mit Kleidung zusammen. Ja. Ja. Also ich finde dich völlig in Ordnung, Marc. Ja. Und ich finde, da stimmt bei den Frauen was nicht. Ja. Ich finde, das ist eine gute Sache, okay. Eine gute Veranlagung. Und ich finde, dass die Mädels da auch dann ein bisschen auf dich eingehen sollen. Und wenn da schon Tricks möglich sind, wie man dich ein bisschen früher zünden kann, dann sollen die das auch anwenden. Und ansonsten wünsche ich dir eine Freundin, die das genießen kann. Ja. Die dich genießen kann. Das wünsche ich mir auch. Mensch, okay. Marc. Tolle Sache. Okay, danke. Alles Gute. Gern. Tschüss. Also prima. Gute Sendung. Ja, danke. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Markus Liebetanz und morgen, ich habe es gerade hier schon angekündigt, heißt unser Thema Schönheitschirurgie. Wer von euch hat Erfahrungen mit Schönheitschirurgie? Angefangen von kleinen Korrekturen, vielleicht Segelohren anlegen, bis hin zu wirklich großen Eingriffen, Brustvergrößerungen oder Faceliftings und so etwas. Und überhaupt, was denkt ihr über Schönheitschirurgie? Morgen ab 1 Uhr sind wir da im Radio und im Fernsehen und ihr könnt ab 0 Uhr hier bei uns anrufen. Schöne Nacht, bis morgen, ciao.